Abschnitt 12 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel, Teil 2. Dies ist außer allem Spaß, Alan, begann Midwinter, als sie allein waren. Es muss an dem Zahltage deinen Pächtern ein Mann vorgestellt werden, der wirklich zu der Verwaltungsstelle taugt. Mir ist es bei dem besten Willen unmöglich, mich innerhalb einer Woche gehörig in die Sache hineinzuarbeiten. Ich muss dringend wünschen, dass deine Sorge für mein Wohlergehen dich nicht deinen Leuten gegenüber in eine falsche Stellung bringt und könnte mir nimmer vergeben, wenn ich die unglückselige Ursache wäre. »Sachte, sachte«, rief Alan staunend über die außerordentliche Ernsthaftigkeit seines Freundes. »Würdest dich zufriedenstellen, wenn ich mit der Abendpost einen Brief nach London sende und den Mann wieder herbestelle, der schon vorher da war?« Midwinter schüttelte den Kopf. »Unsere Zeit ist kurz«, sagte er, »und der Mann ist vielleicht nicht mehr frei. Warum es nicht zuvor in der Nachbarschaft versuchen? Du wolltest an Mr. Darch schreiben. Schreibe sogleich und sieh, ob er uns nicht zwischen jetzt und der Abendpost aus der Verlegenheit helfen kann.« Ellen ging an einen Nebentisch, auf dem sich Schreibmaterialien befanden. »Du sollst in Frieden frühstücken, du alter Sorgenkopf«, erwiderte er und schrieb sofort mit seiner gewohnten spartanischen Kürze an Mr. Darch. »Verehrter Herr, hier bin ich mit Sack und Pack. Wollen Sie mir die große Gefälligkeit erzeigen, mein Rechtsanwalt zu sein? Ich frage dies, weil ich Sie sofort zu konsultieren wünsche. Bitte lassen Sie sich im Verlauf des Tages hier sehen und bleiben Sie, falls es Ihnen irgend möglich, zu Tische da. Aufrichtig der Ihre, Alan Armadale.« Nachdem er diesen Brief mit unverhohlener Bewunderung seiner eigenen Schnelligkeit in literarischer Komposition laut vorgelesen, adressierte er denselben an Mr. Darch und klingelte. »Hier, Richards, überbringt diesen Brief sogleich und wartet auf Antwort und hört. Falls es in der Stadt irgendwelche Neuigkeiten gibt, so sammelt dieselben und bringt sie mit euch zurück.« »Sieh, wie ich mit meinen Dienern umzugehen weiß«, fuhr Alan fort, indem er zu seinem Freunde am Frühstückstische zurückkehrte. »Sieh nur, wie ich mich meinen neuen Pflichten anpasse. Ich bin noch keinen ganzen Tag hier und fange bereits Interesse an der Umgegend zu nehmen an.« Als die beiden Freunde mit dem Frühstück fertig waren, gingen sie hinaus, um den Morgen im Schatten eines Baumes im Park zu verträumen. Der Mittag kam, doch Richard nicht mit ihm. Es schlug 1 Uhr und noch immer keine Antwort von Mr. Darch. Midwinters Ungeduld konnte den Verzug nicht ertragen. Er ließ Alan schlummernd im Grase liegen und ging nach dem Hause, um Erkundigungen anzustellen. Die Stadt, unterrichtete man ihn, sei wenig mehr als 2 Meilen vom Hause entfernt, doch sei es eben Markttag und Richard werde möglicherweise von einigen der vielen Bekannten aufgehalten, die er bei dieser Gelegenheit getroffen. Eine halbe Stunde später kehrte der säumige Bote zurück und ward hinausgesandt, um sich bei seinem Herrn unter dem Baume im Park zu melden. »Habt ihr die Antwort von Mr. Darch?« frug Midwinter, da er sah, dass Alan zu träge sei, um selber zu fragen. »Mr. Darch war beschäftigt, Sir. Ich erhielt Befehl zu sagen, er wolle die Antwort senden.« »Nichts Neues in der Welt?« frug Alan schläfrig, ohne sich die Mühe zu nehmen, die Augen zu öffnen. »Nein, Sir, nichts Besonderes.« Indem Midwinter den Mann argwöhnisch beobachtete, las er deutlich in seinem Gesichte, dass er nicht die Wahrheit rede. Er war sichtlich verlegen und fühlte sich augenscheinlich erleichtert, als das Schweigen seines Herrn ihm zu gehen gestattete. Nach kurzem Überlegen folgte Midwinter dem Diener und holte ihn in der Auffahrt vor dem Hause ein. »Richard«, sagte er ruhig, »würde ich, wenn ich sagte, dass es allerdings etwas Neues in der Stadt gab und dass ihr dasselbe eurem Herrn nicht gern mitteilen mögt, die Wahrheit erraten haben?« Der Mann erschrak und wechselte die Farbe. »Ich weiß nicht, wie Sie es entdeckt haben, Sir«, sagte er, »aber ich kann nicht leugnen, dass Sie recht geraten haben.« »Wenn ihr mir die Neuigkeit mitteilen wollt, will ich die Verantwortlichkeit übernehmen, Mr. Armadale von derselben in Kenntnis zu setzen.« Nach einigem Zögern und nachdem er seinerseits Midwinters Gesicht einen Augenblick argwöhnisch beobachtet, entschloss Richard sich endlich zu erzählen, was er an diesem Tage in der Stadt gehört. Die Neuigkeit von Alans plötzlichem Erscheinen in Thorpe Ambrose war der Ankunft des Dieners an seinem Bestimmungsorte um einige Stunden vorausgeeilt. Überall, wohin er ging, fand er, dass sein Herr den Gegenstand der öffentlichen Besprechung bildete. Die Meinung über Alans Benehmen war unter den Hauptbewohnern der Stadt, den vornehmen Familien der Umgegend und den ersten Pächtern auf der Besitzung allgemein eine ungünstige. Der Ausschuss für den öffentlichen Empfang des neuen Squire hatte erst gestern den Plan für die Prozession entworfen, hatte die wichtige Frage in Bezug auf die Triumphbogen erledigt und eine kompetente Person ernannt, welche Subskriptionen für die Flaggen, Blumen, Festmale, Feuerwerke und die Musikanten sammeln sollte. In weniger als einer Woche wäre dann das Geld zusammengebracht gewesen und der Pfarrer würde an Mr. Armadale geschrieben und ihn ersucht haben, den Tag zu bestimmen. Und jetzt hatte Alan die öffentliche Bewillkommnung, die man ihm zu Ehren beabsichtigt, verachtungsvoll zurückgewiesen. Jeder nahm es für ausgemacht an, dass er heimliche Nachricht von dem ihm zugedachten Empfange erhalten habe. Jeder erklärte, er habe sich absichtlich wie ein Dieb in der Nacht in sein Haus eingeschlichen, um sich den Aufmerksamkeiten seiner Nachbarn zu entziehen. Kurz, der empfindsame Stolz der kleinen Stadt fühlte sich tief verletzt und um Alans beneidenswerte Stellung in der Achtung seiner Nachbarn war es geschehen. Einen Augenblick stand Midwinter dem Überbringer dieser schlimmen Nachrichten in schweigender Bekümmernis gegenüber. Dann aber trieb ihn das Bewusstsein von Alans kritischer Lage, jetzt, da ihm das Unheil bekannt war, unverzüglich ein Mittel zu suchen, wodurch die Sache wieder gut gemacht werden könne. Hat das Wenige, was ihr von eurem Herrn gesehen habt, euch zu seinen Gunsten eingenommen, Richard? Frug er. Diesmal antwortete der Mann ohne alles Zögern. Einem besseren und gütigeren Herrn als Mr. Armadale kann niemand zu dienen wünschen. Wenn das eure Ansicht ist, fuhr Midwinter fort, so werdet ihr nichts dawider haben, mir einige Auskunft zu geben, die eurem Herrn behülflich sein kann, sich seinen Nachbarn gegenüber zu rechtfertigen. Kommt mit mir ins Haus. Er ging in das Bibliothekzimmer. Nachdem er die nötigen Fragen getan, stellte er eine Liste von den Namen und Adressen der einflussreichsten Bewohner der Stadt und Umgebung zusammen. Sobald er damit fertig war, klingelte er dem oberen Bedienten, da er Richard unterdessen nach dem Stalle gesandt hatte, um zu bestellen, dass innerhalb einer Stunde der Wagen vorfahre. Wenn der verstorbene Mr. Blunkett ausfuhr, um Besuche in der Umgegend zu machen, war es da nicht euer Dienst, ihn zu begleiten? Frug Midwinter, als der obere Bediente erschien. Sehr gut, dann haltet euch gefälligst bereit, in einer Stunde mit Mr. Armadale auszufahren. Nachdem er diesen Befehl gegeben, verließ er wieder das Haus und kehrte mit der Besuchliste in der Hand zu Alan zurück. Er lächelte ein wenig traurig, wie er die Stufen hinabging. Wer hätte gedacht, sagte er bei sich, dass meine bedienten jungen Erfahrungen in den Sitten und Bräuchen vornehmer Leute eines Tages um Alans Willen der Erinnerung wert sein würden. Der Gegenstand des öffentlichen Abscheus lag unschuldig schlummernd im Grase, den Gartenhut über die Nase gedrückt, die Weste und Beinkleider gelöst. Midwinter weckte ihn, ohne einen Augenblick zu zögern, und teilte ihm rückhaltlos die Neuigkeiten des Dieners mit. Alan hörte die ihm in dieser Weise aufgedrungene Offenbarung ruhig an. »Oh, Sie mögen zum Henker gehen«, war alles, was er sagte. »Lass uns noch eine Zigarre rauchen.« Midwinter nahm ihm die Zigarre aus der Hand. Indem er darauf bestand, dass Alan die Sache ernstlich nehme, sagte er ihm mit deutlichen Worten, er müsse sich aus der falschen Stellung reißen, die er seinen beleidigten Nachbarn gegenüber einnehme, indem er ihnen persönlich seine Aufwartung mache und sich entschuldige. Alan richtete sich staunend im Grase auf. Seine Augen öffneten sich leicht vor ungläubigem Entsetzen. Er frug, ob Midwinter wirklich die Absicht habe, ihn in einen Zylinderhut, einen sauber gebürsteten Rock und ein paar reine Handschuhe zu zwingen, ob er darauf ausgehe, ihn mit dem Diener auf dem Bock und dem Kartenetui in der Hand in einen Wagen zu sperren und von Haus zu schicken, um einen Haufen Narren um Verzeihung zu bitten, dass er ihnen nicht gestattet, ihn öffentlich zu zeigen. Wenn wirklich etwas so unerhört Lächerliches getan werden müsse, könne es doch jedenfalls nicht heute geschehen. Er habe versprochen, zu der reizenden Miss Milroy im Parkhäuschen zurückzukehren und Midwinter mitzubringen. Was in aller Welt sei ihm an der guten Meinung der benachbarten Gutsherrschaften gelegen? Die einzigen Freunde, um die es ihm zu tun sei, seien diejenigen, die er bereits besitze. Die ganze Nachbarschaft möge ihm den Rücken wenden, wenn es ihr beliebe. Es sei dem Squire von Thorpe Ambrose vollkommen einerlei, ob er ihr Gesicht oder ihren Rücken sehe. Nachdem Midwinter ihn in dieser Weise hatte fortreden lassen, bis sein ganzer Vorrat von Einwendungen erschöpft war, versuchte er zuerst, was sein persönlicher Einfluss bei Allen vermöge. Er fasste ihn liebevoll bei der Hand. »Ich will dich um eine große Gefälligkeit bitten«, sagte er. »Wenn du diesen Leuten nicht um deiner selbst willen deinen Besuch machen willst, willst du es nicht wenigstens mir zuliebe tun?« Allen stieß einen Seufzer der Verzweiflung aus, richtete seinen Blick in stummem Erstaunen auf das besorgte Gesicht seines Freundes und gab gutmütig nach. Wie Midwinter seinen Arm nahm und ihn nach dem Hause zurückführte, warf er einen kläglichen Blick auf die Kühe neben ihnen, die in dem kühlen Schatten sich friedlich mit den Schwänzen peitschten. »Lass es nicht in der Nachbarschaft verlauten«, sagte er, »aber ich möchte gern mit meinen Kühen tauschen.« Midwinter verließ ihn, damit er sich ankleidete, nachdem er zurückzukehren versprochen, wenn der Wagen vorfahren werde. Allens Toilette versprach keine sehr schnelle zu werden. Er begann dieselbe damit, dass er seine Visitenkarten las und schritt dann zu einem zweiten Stadium vor, indem er in einen Kleiderschrank schaute und die ganze gutsherrschaftliche Umgegend zum Teufel wünschte. Ehe er noch ein drittes Mittel entdecken konnte, um seine Aufgabe zu verzögern, bot sich ihm dieser Vorwand unerwarteterweise durch das Erscheinen Richards, welcher ein Billet überbrachte. Es war soeben der Bote mit Mr. Darchs Antwort gekommen. Allen schloss schnell den Kleiderschrank und widmete seine ganze Aufmerksamkeit dem Briefe des Advokaten. Die erfreuliche Antwort Mr. Darchs lautete also: »Sir, ich habe die Ehre, Ihnen den Empfang Ihres werten Schreibens von heute zu melden, in welchem Sie mich mit dem Antrage, Ihr Rechtsanwalt zu werden, und mit der Einladung zu einem Besuche in Ihrem Hause beehren. In Bezug auf den ersteren Punkt bitte ich um Erlaubnis, die mir zugedachte Ehre mit Dank ablehnen zu dürfen. Was Ihre freundliche Einladung zu einem Besuche betrifft, so muss ich Sie benachrichtigen, dass ich gewisse Dinge bezüglich der Vermietung des Parkhäuschens zu Thorpe Ambrose erfahren habe, die es mir, wenn ich gegen mich selbst gerecht sein will, unmöglich machen, Ihre Einladung anzunehmen. Ich habe in Erfahrung gebracht, Sir, dass mein Anerbieten gleichzeitig mit dem von Major Milroy an Sie gelangte und dass Sie, da beide Anträge vor Ihnen lagen, einem Fremden, dessen Bewerbung durch einen Hausagenten kam, den Vorzug vor einem Manne gaben, der während zweier Generationen Ihren Anverwandten treue Dienste geleistet hat und welcher der Erste war, der Sie von dem wichtigsten Ereignisse in Ihrem Leben unterrichtete. Nachdem Sie mir hierdurch den Beweis gegeben haben, was Sie den Anforderungen der gewöhnlichsten Höflichkeit und Gerechtigkeit schuldig zu sein glaubten, darf ich mir nicht mit der Hoffnung schmeicheln, irgendwelche von den Eigenschaften zu besitzen, die mich zu einem Platze auf der Liste Ihrer Freunde berechtigen würden. Ich verbleibe, Sir, Ihr gehorsamster Diener James Darch.« »Lasst den Boten warten«, rief Allen aufspringend und indem sein Gesicht vor Entrüstung erglühte. »Gebt mir Tinte, Feder und Papier. Beim Lord Harry, das sind hübsche Leute hier in dieser Gegend. Die ganze Nachbarschaft hat sich gegen mich verschworen. In einer edlen Wut epistolarischer Begeisterung ergriff er die Feder. Sir, ich verachte Sie und Ihren Brief. Hier machte die Feder einen Klecks und der Schreiber zögerte einen Augenblick. Zu stark, dachte er, ich will's dem Advokaten in seinem eigenen, trockenen, beißenden Stile zurückgeben. Er begann noch einmal auf einem reinen Blatt Papier. Sir, Sie erinnern mich an eine irländische Widersinnigkeit. Ich meine jene Geschichte in Joey Miller, wo Pat in Gegenwart eines Spaßvogels bemerkt, die Reziprozität ist alle auf einer Seite. Ihre Reziprozität ist allerdings ganz und gar auf einer Seite. Sie schlagen es aus, mein Rechtsanwalt zu sein und beklagen sich dann darüber, dass ich es ausschlage, Ihr Hauswirt zu sein. Nach diesen Worten machte er eine zärtliche Pause. Sehr fein, dachte er. Argument und scharfer Hieb, alles zusammen. Wo ich nur diese Gewandtheit im Schreiben herhaben mag. Dann beendete er den Brief, indem er nur noch zwei Sätze hinzufügte. Was Ihre Zurückweisung meiner Einladung betrifft, so befinde ich mich um nichts schlechter durch dieselbe. Ich bin froh, weder als Freund noch als Hauswirt mit Ihnen zu tun zu haben. Alan Armadale. Er nickte seiner Komposition frohlockend zu, indem er dieselbe adressierte und dann zu dem Boten hinuntersandte. »Dodge muss ein dickes Fell haben«, sagte er, »wenn er das nicht fühlt.« Rädergerassel vor dem Hause rief ihn plötzlich zu seinem Geschäfte zurück. Der Wagen wartete, um ihn auf seiner Visitenrunde herumzufahren. Auch Midwinter war bereits, wie er versprochen, auf Posten. »Lies das«, rief Alan, ihm den Brief des Advokaten zuwerfend, »ich habe ihm einen Zermalmer zurückgeschrieben.« Er eilte an den Kleiderschrank zurück, um seinen Rock zu holen. Eine wunderbare Veränderung war mit ihm vorgegangen. Er fühlte jetzt wenig oder gar keine Abneigung mehr, die Besuche zu machen. Die angenehme Aufregung, die mit der Beantwortung von Darchs Brief verbunden war, hatte ihn in eine vortreffliche, zur Offensive gegen seine Nachbarschaft geneigte Stimmung versetzt. »Was Sie auch sonst von mir sagen mögen, Sie sollen wenigstens nicht sagen, dass ich mich fürchtete, Ihnen entgegenzutreten.« Bei diesen Gedanken geriet er noch mehr in die Hitze und so ergriff er Hut und Handschuhe und eilte aus dem Zimmer. Im Korridor begegnete er Midwinter, der den Brief des Advokaten in der Hand hielt. »Sei frohen Muts«, rief Alan, da er die Sorge im Gesichte seines Freundes bemerkte und dieselbe für den Augenblick falsch deutete. »Wenn wir nicht darauf rechnen können, dass Dodge uns jemanden verschafft, der uns in der Verwalterstube behilflich ist, so wird Pettgift es tun.« »Mein lieber Alan, daran dachte ich nicht, sondern an Mr. Dodges Brief.« »Ich verteidige diesen sauren Menschen nicht, aber ich fürchte, wir müssen zugeben, dass er einige Ursache hat, sich zu beklagen. Bitte gib ihm nicht noch weitere Gelegenheit hierzu. Wo ist deine Antwort auf diesen Brief?« »Abgegangen«, erwiderte Alan. »Ich schmiede das Eisen stets, solange es warm ist. Ein Wort und ein Schlag, und zwar den Schlag zuerst, das ist meine Art.« »Ich bitte dich, mein lieber Junge, ängstige dich nicht um die Verwalterbücher und den Zahltag. Hier ist ein Bund Schlüssel, den man mir gestern Abend gab. Einer derselben öffnet die Tür des Zimmers, wo die Verwaltungsbücher liegen. Geh hinein und lies in denselben, bis ich wieder zurückkomme.« »Ich gebe dir mein heiliges Ehrenwort, dass ich die ganze Geschichte mit Pettgift abmachen will, ehe du mich wiedersiehst.« Einen Augenblick, rief Midwinter, ihn entschlossen auf dem Wege nach dem Wagen anhaltend. »Ich sage nichts gegen Mr. Pettgifts Zuverlässigkeit, denn ich weiß von nichts, das mich ihm zu misstrauen berechtigte. Aber er hat sich dir nicht in sehr zartfühlender Weise vorgestellt, auch hat er ganz verschwiegen, dass er zur Zeit, da er an dich schrieb, wusste, wie feindselig Darch gegen dich gestimmt sei, während er doch sicher davon gewusst hat. Warte ein wenig, ehe du zu diesem Fremden gehst, warte, bis wir uns heute Abend darüber besprechen können. »Warten«, erwiderte Ellen, »habe ich dir nicht gesagt, dass ich stets das Eisen schmiede, solange es warm ist? Verlass dich auf meine Charakterkenntnis, alter Junge. Ich werde Pettgift sehr schnell durchschauen und danach handeln. Halte mich um Himmels Willen nicht länger auf. Ich bin in einer herrlichen Laune, auf die ansässigen Gutsherrschaften loszugehen, und ich fürchte, sie könnte verrauchen, wenn ich nicht sogleich aufbreche.« Nach dieser vortrefflichen Entschuldigung für seine Eile stürzte Ellen von dann. Ehe es möglich war, ihn nochmals zurückzuhalten, war er in den Wagen gesprungen und fortgefahren. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 12. Oktober 2023.